Deutschlandfunk Soundcheck. Willkommen zu einer neuen Ausgabe. Im Studio ist heute Günther Jansen. In dieser Sendung wird in ganz unterschiedlichen Sprachen gesungen. Das ist ja gar nicht ungewöhnlich und wäre allein auch noch gar kein Thema für einen Soundcheck. Nur wird auf allen 28 Stücken bis 3 Uhr nie in der eigenen Muttersprache gesungen. Die jeweiligen Sänger bewegen sich zum Teil auf höchst wackeligem Gebiet. Wir werden mal 2 Stunden lang hören, was so alles passieren kann, wenn in einer fremden Sprache gesungen wird.